Willkommen bei Agora, dem Podcast-Format von Agora Hamburg. Wir laden regelmäßig zu spontanen Diskussionen an öffentlichen Orten in Hamburg ein. Leute bringen eigene Themen mit und die Ergebnisse könnt ihr dann hier hören. Das Ganze gibt's auch auf YouTube mit Video, Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei Agora Hamburg. Ja. Öffentliche Diskussion zu einem Thema, was man selber wählt. Ja. Ich bin Nathan. Ich weiß nicht, ob du deinen Vornamen nennen möchtest. Kannst du? André. André? Ja. Herzlich willkommen, André. Ja. Was ist denn unser Thema heute? Eben hat mir die Todesstrafe kurz angerissen. Interessantes Thema wäre natürlich auch mal die AfD. Mhm. Weil gibt das ja jetzt seit 2013, glaube ich, so ungefähr, also seit 11 Jahren. Und man fragt sich dann, wie konnte diese Partei das schaffen, sich überhaupt so zu etablieren, mittlerweile im Laufe von 10, 11 Jahren. Mhm. Worauf das überhaupt zurückzuführen ist. Ah, okay. Ja, also Thema ist quasi der Erfolg der AfD oder der Grund dahinter. Genau. Wie das geschehen kann. Ja, sehr schönes Thema. Soll ich starten? Willst du starten? Starte du ruhig. Ja, okay. Also erstmal muss man natürlich sagen, glaube ich, in der Zeit ist viel passiert. Ich glaube, die Gründe für die Gründung der Partei sind andere Gründe als die Gründe für den späteren Erfolg. Ich glaube, die Partei war am Anfang etwas recht politisch eine ganz andere Entität, als sie heute ist. Ich würde sagen, trotzdem lässt sich sozusagen ein gemeinsamer roter Faden, der sich, glaube ich, durchzieht und erkennen lässt, ist sowas wie zumindest ein Element von Anti-Establishment und natürlich, ich sag mal, ja, Anti-Europa sozusagen. Das hat sich durchgezogen. Ja. Als politische Position. Raus aus dem Euro, raus aus der EU. Genau, das war sozusagen die Gründungsidee. Ja. Wobei ich halt sagen muss, also wie gesagt, ich würde einen starken Kontrast sehen zwischen der ursprünglichen Gründung, auch den Gründungsmitgliedern und sozusagen der heutigen Natur der Partei. Das waren ja auch mal ehemalige Dozenten von der Wirtschaftswissenschaften, viele dabei, Lucke oder... Ja, genau. Und ich glaube auch, das ursprüngliche Argument war, oder die ursprüngliche Fokussierung war ja wirklich, glaube ich, der Euro und die Europäische Union und diese. Ich glaube, da war auch eine starke wirtschaftliche Argumentation dahinter, von wegen das Binden von vielen verschiedenen Ländern mit sehr unterschiedlicher wirtschaftlicher Situation in einer Währung ist nachteilhaft und ist kein gutes System und sowas. Ich glaube, das war vom Schwerpunkt und vom Ton her eine ganz andere Argumentation, als die heutige AfD sozusagen vorbringen würde, glaube ich. Ja. Die AfD wurde ja sozusagen von ehemaligen MPD-Leuten nachher unterlaufen durch die Flüchtlingswelle. Ja, über 2015 ungefähr. Genau, ich glaube, der Aspekt, der sozusagen dazu eingeladen hat, dass sozusagen diese Partei von, ich sag mal, eindeutig rechteren, rechtsextremen Kräften übernommen wird, ist wahrscheinlich dann, ja, der Grundgedanke war trotzdem der Partei halt sozusagen, wir wollen weniger mit Europa zu tun haben, was natürlich einen nationalistischen Gedanken in die Karten spielt. So, ja. Also es passt gut zueinander. Und das, sag mal, das, ja, eben fokussiertere auf das eigene Land, nicht so viel Austausch, nicht so viel, also, wirtschaftlicher Austausch meine ich auch, also wirtschaftliche Bindungen ins Ausland und so weiter, sondern halt die Fokussierung auf Deutschland. Das ist wahrscheinlich dann der Grundgedanke, der dazu eingeladen hat, dass nationalistische Kräfte dann sozusagen da sich wohlfühlen oder einen guten Ansatzpunkt haben, um das Ganze in eine andere Richtung weiterzudenken. Ja. Ja. Aber sobald sie sozusagen eindeutig auf einen rechten oder je nachdem wann die Grenze war, auf einen rechten oder rechtsextremen Kurs gebracht wurde, was würdest du sagen, was sorgt dann für den Erfolg? Was hat dann für den Erfolg gesorgt? Was war daran ansprechend? Warum war das erfolgreich? Hast du eine Idee dazu? Ich denke, dass auch die AfD ein Gradmesser der Unzufriedenheit in der Bevölkerung auch ist, aus meiner Sicht. Okay. Das heißt, je erfolgreicher die AfD ist, umso größer ist auch die Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Ja, also das war ja auch der anfängliche Punkt, war ja immer AfD als Protestpartei, ja. Als Protestwähler und so weiter. Genau, das heißt, der Erfolg, der Grundpfeiler des Erfolges der AfD ist die Unzufriedenheit in der Bevölkerung sozusagen. Ja. Das wäre zumindest mein Ansatz, Denkansatz in der Richtung. Ja, ich glaube, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also Unzufriedenheit mit dem derzeitigen System oder mit der derzeitigen Politik sozusagen. Nee, wahrscheinlich schon mit dem derzeitigen System, oder? Weil es ist, es gab ja immer, also es gab ja zu jedem Zeitpunkt Parteien, die die Regierung gebildet haben und Parteien, die nicht die Regierung gebildet haben. Mhm. Aber ich glaube, die AfD und das Klientel der AfD sieht da einen klaren Unterschied zwischen der AfD und allen anderen Parteien sozusagen. Ja, es hat sich sozusagen als Antipartei. Ja, es ist halt nicht nur eine Partei gegen die anderen Parteien, die Position der anderen Parteien, sondern irgendwas Grundsätzlicheres gegen das System, gegen die etablierte Politik in einem breiteren Sinne, was sozusagen alle Parteien einschließt, die ja, alle Parteien außer der AfD, soweit ich das mitgekriegt habe. Ja. Mhm. Das heißt, ist die Unzufriedenheit in der Bevölkerung dann auch so groß, also, dass man einen größeren Umbruch möchte? Man will nicht andere Politik, weil dafür würde es ja reichen, eine der Parteien zu wählen, die im Moment nicht die Regierung bildet, sondern man will irgendwas, einen noch grundsätzlicheren Umbruch. Aber ich denke ja auch, viele fühlen sich auch bevormundet durch die Politik. Das ist etwas, was ich auch sehr häufig beobachtet habe. Jetzt sollen wir alle, wir sollen jetzt alle gendern, wir sollen jetzt alle multikulturell sein, wir sollen alle nach Möglichkeit uns biodynamisch ernähren und so weiter. Mhm. Genau, da spielen ja verschiedene Dinge mit rein, sozusagen, aber es ist grundsätzlich dieses, ja, die wahrscheinlich im weitesten Sinne einerseits die Globalisierung oder die globalistische Dynamik, die man seit den 2000ern, schätze ich mal, so hatte. Mhm. Technologischer Fortschritt vielleicht auch, also spielt mit rein in Globalisierung. Und wahrscheinlich dann auch die, ich sag mal, die Umweltschutzagenda sozusagen. Das scheinen so die Dinge zu sein. Ja, das spielt auf jeden Fall mit rein. Ja. Also das sehe ich genau wie du. Und das ist dann quasi, und in diesen Bereichen der politische Push, aber ich meine... Auch gerade... Ich habe gerade überlegt, weil, also zum Beispiel das Umweltschutzthema, das war ja dann, also es war ja sehr präsent, bei der letzten Wahl waren die Grünen sehr erfolgreich und da gab es relativ kurz danach einen starken Stimmungsumbruch, das ist so meine Wahrnehmung. Auch meine, ja. In der Gesellschaft und dieser Stimmungsumbruch scheint ja irgendwie noch stärker zu sein als eine bloße Unzufriedenheit damit, weil mir scheint, wenn man meinetwegen mit dieser Agenda ein Problem hat oder so, dann könnte man einfach die Grünen abwählen und halt meinetwegen wieder CDU wählen oder, keine Ahnung, FDP oder sonst eine der Parteien, die sozusagen eher dem abgeneigt sind. Aber vielleicht sind das dann alle Faktoren, die zusammenkommen, oder? Ich denke, da kommen viele Faktoren zusammen. Ja. Das heißt, die Idee wäre Umwelt, Digitalisierung, zunehmende Verarmung der Gesellschaft. Das heißt einfach dieses Komplettpaket. Das ist so, sozusagen alles überfordert mich oder alles läuft falsch oder was auch immer. Ja. Und ich will einfach anders, so komplett anders. Ja. Das ist die Sehnsucht nach Sicherheit, denke ich auch. Die es zwar nicht gibt, wie wir wissen, aber die Sehnsucht ist ja trotzdem da. Mhm. Und Sicherheit meint dann wahrscheinlich auch Sicherheit und Vertrautheit vielleicht? Genau. So? Genau, in diese Richtung gehend. Mhm. Ja, also verstehe ich und sehe ich, glaube ich, ähnlich. Das heißt, es hat wahrscheinlich, also für mich ist das, also ich denke mir meistens, so Gesellschaften sind so ein bisschen, keine Ahnung, sind halt jetzt nicht irgendwie ein Auto oder so, sondern sind eher meinetwegen ein Schiff auf dem Ozean oder so. Ich glaube, die sind extrem träge. Ja. Und du hast quasi, ich glaube, wir hatten sozusagen einerseits die globalistische Dynamik, im Sinne von Verknüpfung mit dem Rest der Welt und Multikulturalismus und das alles als Dynamik und darauf folgend dann irgendwann hat sich dazu Umweltschutz oder so etwas gesellt. Und das waren sozusagen, das hat die Gesellschaft in eine bestimmte Richtung umgelenkt. Ja. Und es gab aber dann, also wahrscheinlich schon immer, aber halt dann eben irgendwann zunehmend Leute, die gesagt haben, warte mal, der Kurs gefällt mir nicht. Und dadurch, dass der Kurs träge ist, dass er sozusagen, es hat, also ich bin sicher, wenn jeden, der sich für Umweltschutz organisiert hat, würde sagen, es hat viel zu lange gedauert, dass Umweltschutz ein wichtiges Thema gesellschaftlich geworden ist. Das sehe ich allerdings auch so. Und dann ist aber die andere Dynamik, wenn man es dann irgendwann geschafft hat, auf diesen Kurs zu kommen oder halt sozusagen das Ruder rumgerissen hat. Das ist wie so ein Vorschlaghammer. Ja, genau. Dann ist aber auch erstmal der Kurs gesetzt und dann fangen andere Leute an zu sagen, warte mal, das Thema gefällt mir doch nicht oder das sollte kein zentrales Thema sein oder zumindest die Art, wie es angegangen wird oder wie auch immer, ist hier falsch. Und ja, dann fährt aber, ne, die Wahl war vor ein paar Jahren, das heißt, das System fährt weiter, erstmal in eine bestimmte Richtung. Und die Gegenbewegung wächst immer weiter, weil sie das Gefühl hat, hier passiert nichts. ja. sozusagen. Ich glaube, also ein, so dieser, also es ist nicht der einzige Faktor, wir können auch über ein paar andere Themen reden, andere Aspekte reden, aber ich glaube, diese Trägheit, mit der die Gesellschaft funktioniert, führt immer dazu, dass eine Gruppe, die sich für ein bestimmtes Thema engagiert, lange das Gefühl hat, es passiert überhaupt nichts. Ja. Dann haben sie irgendwann das Gefühl, es passiert was, und währenddessen baut sich dann eine Gegengruppe auf, sozusagen, die damit nicht einverstanden ist, die dann wiederum das Gefühl hat, alles läuft falsch oder hier passiert nichts, ja. uns wird nicht zugehört, bis dann irgendwann das wieder passiert ist. Und ja, ich glaube, diese Trägheit ist auf jeden Fall ein anderer Aspekt, der dazu gehört. Das, was ich auch in Deutschland, sage ich jetzt mal, so ein bisschen vermisse, dass man dann für eine andere Politik auf die Straße geht, für eine bessere Politik, statt eben eine Partei zu wählen, wo man eigentlich weiß, die macht es noch schlimmer als die etablierte Partei, wenn sie an der Macht wäre, konjunktiv gesprochen. Ja, wobei wahrscheinlich auch wieder, da kommen wir wieder zu der Trägheit des Systems. Ne? Ich glaube, häufig, wenn man demonstriert, fühlt sich das nicht so an, als ob man damit eine große Veränderung bewirkt, sozusagen. Also ich glaube, also einfach nur weil, also manchmal bewirken Diskussionen oder bewirken ja Demonstrationen einen Umschwung sozusagen, aber ich glaube gefühlt in den meisten Fällen eine Einzeldemonstration auf jeden Fall nicht. Große Bewegungen, große Demonstrationen über einen längeren Zeitraum, vielleicht eher sowas Fridays for Future oder sowas, hat wahrscheinlich schon etwas bewegt, aber das war halt auch über Monate bzw. Jahre wöchentliche Demonstrationen. So ungefähr, also nicht ganz, aber. Ja. Das heißt, da ist, ja, ist wahrscheinlich nicht viel. Außerdem, ja, die Frage wäre dann noch, ob das die ganze Erklärung ist oder ob Leute eben auch politische Überzeugungen haben, die einfach im derzeitigen Parteienspektrum und im bisherigen Parteienspektrum nicht wiedergespiegelt sind. Sprich, ist es reine Protestwahl oder reiner Wunsch nach einem Umbruch oder ist es auch einfach bis zu einem gewissen Grad auch eine bestimmte Gruppe von Wählern, die bis jetzt einfach nicht repräsentiert war? Die hier dann in dieser Partei und ihren Ansichten Ausdruck findet, sozusagen. Ich denke, es ist eine Mischung. Bitte? Es ist eine Mischung, denke ich. Ja. Das ist natürlich immer, ne? Also, ja. Ich würde sagen, die Hälfte der AfD-Wähler ist Protestwähler. Die andere Hälfte, würde ich sagen, ist schon weitgehend Überzeugung. Mhm. Grob gesagt. Ja, ja, ja. Ja, und dann ist natürlich auch, welche Überzeugungen, ne? Es gibt ja verschiedene. Also man muss ja nicht alle Positionen teilen, wenn man bestimmte Positionen teilt oder so. Ja, vielleicht sind manche Leute anti-woke gut oder so, aber eigentlich sind sie nicht stark nationalistisch, aber wählen dann trotzdem die Partei, weil es ihnen wichtig genug ist oder so etwas. Da gibt es wahrscheinlich dann diverse Fälle von allen möglichen. Aber also ich habe jetzt in den letzten Monaten nicht mehr die Umfragen verfolgt, aber ich hatte den Eindruck, dass es auch, ich glaube, am Anfang, als die AfD angefangen hat, erfolgreich zu sein, sozusagen ihre ersten großen Ergebnisse einzufahren, Umfrageergebnisse, war, glaube ich, eigentlich fast immer die Aussage, naja, es ist eine Protestpartei. Das ist ja auch, also im Osten. Weitgehend zumindest. Ja, genau, hauptsächlich eine Protestpartei sozusagen. Aber wenn ich das richtig verfolgt habe, haben auch im Laufe der Monate immer, oder mittlerweile ja Jahre, immer mehr AfD-Wähler auch in Umfragen dann gesagt, oder immer weniger haben gesagt, dass sie aus Protest wählen. Und immer mehr haben, glaube ich, gesagt, dass sie aus Überzeugung wählen. Sozusagen. Das heißt, ich weiß nicht mehr, wie die letzten Umfragen waren. Ob das jetzt mittlerweile halb-halb ist oder was die AfD-Wähler über sich selber sagen mittlerweile. Zur Überzeugung, würde man. Ja, was, also diese Entwicklung hat mich teilweise ein bisschen beschäftigt, weil ich mich gefragt habe, was da passiert. Ich meine, waren die Umfragen am Anfang falsch oder was passiert da? Was? Oder meine Befürchtung oder wie sie das für mich aussieht, ist halt so eine, ich sag mal, eine politische Echokammer, dass man sozusagen eigentlich aus Protest wählt und dann wird man aber aus irgendeinem Grund von den politischen Überzeugungen immer überzeugter, sozusagen. Und dann nach 2 Jahren gibt man an, nee, ich will ja aus Überzeugung, ich finde die Position richtig, weil mir scheint, die Position der AfD haben sich jetzt in den letzten 2 Jahren nicht grundsätzlich geändert. Es scheint nicht so zu sein, dass man sagen kann, nee, die von vor 2 Jahren fand ich doof und die jetzt finde ich super. Also, die versuchen das noch ein bisschen, wie soll ich sagen, mal ein bisschen Kreide zu fressen dabei. ich habe bei der AfD das Gefühl, damit sich das nicht zu radikal anhört, damit die Leute das mehr annehmen. Ja, das ist natürlich, also wenn man. Also ich meine, Landesverbände sind ja zumindest als rechtsextrem eingestuft. Das heißt, wenn man rechtsextreme Ansichten verkauft und politisch erfolgreich sein möchte, dann könnte man nur in einer rechtsextremen Gesellschaft damit politisch erfolgreich sein. Das heißt, man müsste dann so ein bisschen etwas entschärfen oder besser verkaufen. Wobei ich mir, also zum Beispiel jetzt in den östlichen Bundesländern wäre ich mir nicht sicher, ob das noch gilt. Also da bin ich mir auch nicht sicher. Also oder generell, ne? Also es kommt ja auch immer auf verschiedene Personen an, verschiedene Funktionäre und so weiter. Aber mir scheint, dass es teilweise, naja, wir haben auch, ich glaube, Dinge werden auch salonfähiger sozusagen. Ich glaube, man kann auch stärker rechtsextrem geprägte Positionen jetzt salonfähiger vertreten sozusagen. Ich glaube, es gab irgendwie jetzt weiß ich den genauen Spruch nicht mehr. Aber da habe ich vor kurzem mal gesehen, dass quasi jetzt mittlerweile die CDU? Ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen. Ich glaube, es gibt CDU-Plakate, wo irgendwie sowas wie entweder arbeitslose Ausländer raus oder arbeitende Ausländer willkommen oder so etwas. Irgendwas in die Richtung. Und das war tatsächlich ein NPD-Plakat von vor 10 Jahren oder so etwas. Also so viel, also zum Thema Verschiebung dessen, was sozusagen Parteien jetzt vertreten oder so etwas. Ja, die versuchen sozusagen eine Light-Version zu präsentieren von der AfD so ein bisschen. Ja, also ich meine, so gesehen zeigt sich daran, dass das demokratische System in einem gewissen Umfang funktioniert, ne? Weil wenn die Gesellschaft oder ein breiter Teil der Bevölkerung, ein relevanter Teil der Bevölkerung immer mehr sagt, ich würde hier die AfD wählen oder die AfD tatsächlich wählt, dann werden andere Parteien, die sich sozusagen, die nah genug dran sind, um sich sozusagen annähern zu können, sagen dann, ja, okay, wenn das die Leute wollen, dann bewegen wir uns in diese Richtung, machen auch mehr Politik in die Richtung, um halt erfolgreich zu sein. Das ist sozusagen das, ich sagte ja, das Schiff ist in eine bestimmte Richtung gelenkt und das ist sozusagen Teil des Umschwenkens sozusagen. Das ist die Kurskorrektur zu sagen, warte mal, das hier ist nicht mehr politisch erfolgreich, dann korrigiere ich mal. Also korrigieren im Sinne von, ich passe mich dem an, was politisch erfolgreicher ist im Moment. Ja. Überleben durch Anpassung sozusagen. Ja, aber also das ist ja auch, also das ist ja eine Art, wie parlamentarische Demokratie funktionieren kann, theoretisch. Ne? Ja. Der Wille der Bevölkerung soll ja im Parlament wiedergespiegelt werden. Möglichst, ja. Unabhängig davon, ob ich diese spezielle Entwicklung gut heiße, scheint es mir halt so zu sein, naja, also die Entwicklung ist vorhersehbar. Die Alternative wäre halt, dass eine Partei ihrer Position treu bleibt, die ganze Zeit, und dann halt irgendwann verschwindet und sich eine neue Partei gründet, die dann eine andere Position vertritt. Das ist ja jetzt auch ein relativ neues Phänomen. Ja gut, das wurde ja auch mal diskutiert, die Partei zu verbieten, weil das ist jetzt schwierig, bin ich der Meinung. Selbst wenn man sie verboten kriegt, wird sie sich irgendwann mit unserem neuen Namen wahrscheinlich neu gründen. Ein bisschen Modifizierung vornehmen, das ist das, was ich dann immer befürchte in solchen Situationen. Und dann ist sie auf einmal unter einem Namen wieder da. Also zumindest die Gefahr ist gegeben. Das auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben halt einen ziemlich hohen Standard, was Parteienverbote angeht, was ich auch gut finde. Das sehe ich auch so, ja. Es sollte schwer sein, eine politische Partei zu verbieten. Ob's im Fall der AfD schwer, also insofern wird jedes Parteiverbotsverfahren ist ein kompliziertes Verfahren und ist in dem Sinne schwer oder potenziell schwer, würde ich sagen. Und eine relevante Gefahr, grundsätzlich, ich habe recht früh, also was heißt recht früh, ich habe schon vor einem Jahr oder so, war ich der Meinung, dass man eigentlich, man muss die Meinung mal vorsichtig formulieren. Kurz gesagt, dass man die AfD verbieten sollte, aber was ich eigentlich meine ist, dass es ein Verbotsverfahren geben sollte, um Klarheit darüber zu schaffen, ob diese Partei verboten gehört oder nicht. Ja, das ist, glaube ich, letzte Woche hattest du das, glaube ich, da auf deinen Ticker. Könnte sein, das ist eine der Fragen, weil ich dabei hatte, genau. Weil also meine Position wäre grundsätzlich, wenn es eine demokratische Partei ist, dann sollte sie nicht unter dem Stigma der Demokratiefeindlichkeit leiden, sondern sollte halt Demokratie, also Politik machen können, unabhängig davon, ob ich deren Position gut finde oder nicht. Ja. Wenn es eine demokratiefeindliche Partei ist, die eine Gefahr ist für das demokratische System an sich, dann sollte sie verboten werden. Das heißt, es wäre von Vorteil, Klarheit zu schaffen, aber Klarheit schaffen ist natürlich, das ist ein zweischneidiges Schwert, ne? Weil man, wenn man sich für das Gerichtsverfahren entscheidet und noch nicht eine ausreichende Beweislage hat, beispielsweise, könnte es halt sagen, dass man die falsche Klarheit schafft in der Richtung. Insofern, ja. Es ist eine komplizierte Frage. Was die Wiedergründung angeht, ich habe mir das noch nicht im Detail angeschaut. Mein Verständnis ist, dass das in Deutschland recht umfassende Regelungen hat. Ich glaube, wenn eine Partei verboten ist, dann muss man recht starke Regulierung dafür im Sinne von zumindest die ursprünglichen Parteimitglieder können, glaube ich, nicht einfach so ohne weiteres eine neue Partei gründen. Die dürfen, glaube ich, sich dann gar nicht mehr im Rahmen einer Partei organisieren erstmal. Mhm. Also ich glaube, es gibt schon recht umfangreiche Regelungen, die solche Neugründungen verhindern sollen. Mhm. Welche Partei? Wir haben halt keine prominenten Beispiele von großen Parteien, die irgendwann mal verboten wurden. Das heißt, es ist ein bisschen schwer. Kann ich mich erinnern, nee. Was? Bei der NPD hat man das ja lange probiert. Ja, ja, genau. Bei der DVU oder gab es noch Republikaner? Ja, genau. Aber ich glaube, ein Schlüsselaspekt, der auch in die Schwierigkeit eines Verbotsverfahrens reinspielt, ist ja, glaube ich, wie groß die Gefahr ist, sozusagen. Mhm. Und eine größere Partei stellt natürlich eine größere Gefahr dar. Das heißt, ich glaube, es hat teilweise der NPD oder kleineren, radikaleren, also rechtsextremen Parteien in die Karten gespielt, dass sie klein waren in dem Sinne, dass sie dann ein Verbotsverfahren schwieriger wird, weil sozusagen das Level an Gefahr schwerer darzustellen ist rechtlich. Das wäre bei der AfD nicht gegeben. Andererseits hat die AfD natürlich eine andere politische Linie. Sie vertritt jetzt, also ich glaube, es gibt schon große Unterschiede zwischen dem Programm der NPD und dem Programm der AfD, schon allein aus politikstrategischen Gründen. Das stimmt allerdings, ja. Und insofern, ja, also genau, in einer idealen Welt hätte ich gern Klarheit darüber, ob die Partei demokratiefeindlich ist oder nicht. So, das heißt, in einer idealen Welt hätte ich gerne ein Verbotsverfahren. Was nicht heißt, dass sie verboten werden soll, sondern es soll halt dann ermittelt werden, ob sie verboten gehört oder nicht. Ja. So, dafür haben wir ja ein Rechtssystem. In der tatsächlichen Welt ist es halt eine praktische Abwägung, ob und wann man so ein Verfahren einleiten möchte oder nicht. Ja. Das ist kompliziert. Ja, der beste Weg, sie loszuwerden, ist, dass die etablierten Parteien sozusagen eine bessere Politik machen, wo die Menschen das Gefühl haben, dass sie dann auch mitgenommen werden und dass sie auch verstanden werden. Ja. Und dass dann eine größere Zufriedenheit sozusagen in der Bevölkerung entsteht. Dadurch würde man sie am besten wahrscheinlich loswerden. Ja, beziehungsweise. Auf Dauer jedenfalls gesehen. Ja, genau. Also kriegt man das nicht hin. Ja, genau. Ist die Frage, ob das. Ich habe teilweise jetzt mittlerweile das Gefühl, dass der Zug möglicherweise abgefahren ist. Ich glaube, oder meine Befürchtung, sagen wir mal so rum. Eine Befürchtung wäre, wenn sich sozusagen die negative Sicht von den etablierten Parteien so sehr verfestigt hat, weil halt das System träge ist, weil Dinge gemacht wurden, die Leute für schlecht halten oder so, dass wenn sich das Bild so sehr verfestigt, dann kann es auch die Anpassung der Politik nicht mehr unbedingt reißen. Wenn sozusagen einmal besteht, sozusagen das Narrativ besteht, naja, was sind die Narrative, ne? Aber diese Politiker in Berlin und das ist alles eine Sache und das ist eher halt das Gleiche oder so. Selbst wenn man dann die Politik anpasst, könnte das Resultat sein, aha, jetzt versuchen sie uns zufriedenzustellen. So, sie wissen, dass wir stark sind, aber sie spielen ja nur mit, sie sehen nur, dass wir zu stark sind. Und dann findet der Umbruch immer noch nicht statt, weil sozusagen die negative Sicht auf die etablierten Parteien so groß ist, dass es nicht mehr durch eine Anpassung der Politik abgefedert werden kann. Ein großes Problem ist ja auch die Kommunikation innerhalb der Politik. Einmal unter anderem auch mit den Bürgern. Ich glaube, wenn man da mehr erreichen würde, Verbesserungen vornehmen könnte, würde man auch, glaube ich, mehr bewegen. Damit eben nicht der Effekt eintritt, was du eben gerade beschrieben hattest. Ja, und was würdest du da, also in welcher Hinsicht meinst du Anpassung? Oder? Also das musste ja auch mal, dass der Bundeskanzler zum Beispiel mal sagt, das und das sind die Probleme, die müssen auf die und die Weise gelöst werden und so weiter, dass mehr mit dem Bürgern kommuniziert wird. Aber wird nicht unglaublich viel mit den Bürgern kommuniziert? Also ist dann das Format oder die Art der Kommunikation muss angepasst werden. Ja. Ja. Und der Vorschlag wäre, es sozusagen detaillierter zu machen oder zu sagen, wirklich das Problem zu erklären, sozusagen. Dass man den Bürgern das Gefühl nimmt, man vergisst sie auch nicht. Viele fühlen sich auch vergessen. Ja, genau. Oder im Stich gelassen. Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, das sind aber zwei unterschiedliche Punkte und ich glaube sogar, sie könnten unter Umständen gegenläufig sein. Ist meine Befürchtung. Weil ich glaube, wenn man sich hinstellt und sagt, das sind die Probleme und das sind die Lösungsansätze, die wir vertreten und deswegen machen wir das alles, könnte man auch gerade die Leute verlieren, die sich sozusagen abgehängt fühlen oder das Gefühl haben, dass die Politik nicht genug Rücksicht auf sie nimmt, weil sie, ich glaube, dieses Gefühl ist halt auf einer anderen, und zieht auf einer anderen Ebene und wird nicht durch sachliche und detaillierte Darlegungen von Problemen hervorgehoben oder besänftigt sozusagen. Ja. Wäre meine Befürchtung. Aber ich sehe beides sozusagen. Ich glaube, sachliche Darlegung von den Problemen würde nicht ausreichen. Ich glaube, es wäre auch an sich nicht effektiv, weil ich glaube, es herrscht wirklich eine fundamentale unterschiedliche Ansicht darüber, was die Probleme sind. Das heißt, wenn sich meinetwegen Mitglieder der Regierung hinstellen würden und sagen würden, das sind die Probleme, um die es uns geht, die wollen wir lösen, wären Leute, die beispielsweise die AfD wählen, schon da raus und würden sagen, das sind nicht die Probleme, das sind nicht die relevanten Probleme. Die relevanten Probleme sind etwas ganz anderes. Also ich glaube, die Gefahr würde ich sehen, weil es reicht halt irgendwann, Verständnis generieren funktioniert nur, wenn man eine gemeinsame Basis hat. Und ich glaube, auf politischer Ebene könnte es sein, dass die gemeinsame Basis mittlerweile verloren gegangen ist, sozusagen. Oder nicht mehr breit genug ist. Mhm. Und dass, selbst wenn ich mich hinstelle und sage, das und das sind all die Probleme, dass die Leute nur sagen würden, nö, das sind nicht die Probleme. Das sind die falschen Probleme. Die beschäftigen mich nicht. Um die geht's uns nicht. Deswegen glaube ich, es ist viel eher auch dieses Gefühl, und ich glaube, da liegt der große Schaden, den wir im demokratischen System davongetragen haben, in diesem Gefühl des Abgehängtseins und des Nicht-Dazugehörens, des Fremdseins der Politik von uns allen, sozusagen. Das ist ja in der Ostdeutschland noch stärker ausgeprägt als in Westdeutschland, was du eben angesprochen hast. Ja, genau. Und das halt teilweise auch aufgrund von wirtschaftlichem und politischem Versagen. Ne? Also ein gewisses Maß an Abgehängtheit besteht faktisch, also nicht abgehängt, einfach nur wirtschaftlich im Sinne von, oder gesellschaftlich in Form von gesellschaftlichen Problemen, die halt in den östlichen Bundesländern verstärkt oder in verstärkter Form vorliegen. Und jahrzehntelang offensichtlich dann verfehlte Politik und bis zu einem gewissen Grad man kann wahrscheinlich schon so stark sagen, der Verwahrlosung ganzer Bundesländer aus irgendeinem Grund. Ja, könnte man schon fast so beschreiben, ja. Das ist dann halt einfach das. Das heißt, ich verstehe diese Einstellung, diese Politiker in Berlin kümmern sich eh nicht um uns, verstehe ich vor dem Hintergrund vollkommen, weil das ist Fakt. Also wenn man dort lebt, kann man gar kein anderes Gefühl haben, würde ich. Der Lebensstandard in Ostdeutschland ist geringer als bei uns. Die Arbeitslosigkeit ist auch prozentual gesehen doppelt so hoch wie bei uns. Ja, das sind zumindest die Zahlen, die mir noch bekannt sind. Altersdurchschnitt deutlich höher, also wirtschaftliche Leistung, also Bruttoinlandsprodukt, das ist ja nicht bei Bundesländern, aber sozusagen diese Messwerte, alles. Also genau. Deswegen verstehe ich sozusagen, ich verstehe dieses Gefühl komplett und ich glaube, das Gefühl ist auch gerechtfertigt bis zu einem gewissen Grad. Also ich glaube, wenn ich da reden würde, würde ich das wahrscheinlich vielleicht im weitesten Sinne ähnlich sehen, aber trotzdem die AfD wählen würde, ist eine andere Sache. Genau. Aber halt dieses. Aber dann würde ich das Problem aber trotzdem genauso sehen. Genau. Also so, das heißt, dieses Abgehängtsein ist nicht nur ein Gefühl, sondern es spiegelt sich. Es hat eine reale Basis, nämlich es gibt halt einen Teil der Gesellschaft, der irgendwie gesellschaftlich oder national oder wie auch immer abgehängt wurde oder abgehängt ist in einem gewissen Zusammenhang. Deswegen, ich glaube, dieses Gefühl muss man sozusagen auf emotionaler Ebene machen. Ich glaube, auch das ist sehr optimistisch anzunehmen, dass das zumindest Politiker hinbekommen. Ja. So, weil wenn die feindliche Haltung erstmal da ist und wenn das Ganze, wenn diese Gefühle aus einer jahrzehntelangen Politik oder politischen Versagen gespeist sind, dann reicht es halt nicht, wenn sich dann Leute hinstellen und sagen, das ist ja alles schrecklich. So, ich fühle mit dir. Das kommt dann überhaupt nicht authentisch und auch nicht glaubwürdig, weil es halt irgendwie, das hilft jetzt viel. Also vielleicht langfristig halt funktionierende Politik. Ne? Also ist die Frage, man müsste halt, also ich persönlich glaube, dass eigentlich sich das eben nur aus dieser Unzufriedenheit speist oder aus diesem Unzufriedenheitsgefühl und dass es sozusagen gesellschaftlich verschwinden würde, wenn man die tatsächliche Abgehängtheit, die tatsächliche Verwahrlosung erfolgreich beseitigen würde. Einfach nur, weil, also nicht in dem Sinne, dass einzelne Leute dann auf einmal denken, das waren die Probleme, sondern es einfach als breites gesellschaftliches Phänomen und die Art und Weise, wie sich Emotionen und politische Meinungsbildung, wie das funktioniert. Das wäre einfach nur wenn ein ganzer Landstrich unzufrieden ist und es dem einfach schlecht geht in verschiedener gesellschaftlicher Hinsicht, dann verbreiten sich halt ja alle möglichen politischen Ansichten, die einfach anti-Establishment sind in irgendeiner Form und halt auf grundlegende Umbrüche hin zu einer Fokussierung auf die eigenen Bedürfnisse darauf fokussieren. Und ich glaube, wenn man diese grundsätzlichen Faktoren, die für diese Unzufriedenheit sorgen, die wirtschaftlichen Faktoren, die gesellschaftlichen Faktoren, wenn man die beseitigt bekäme, wenn das ginge, dann würde sich in einem sehr langfristigen Zeitrahmen das Problem von selber lösen. Das wäre zumindest meine Hoffnung oder meine Behauptung. Aber einerseits sehr schwer, das umzusetzen, einerseits sehr schwer, diese Probleme tatsächlich zu beseitigen. Und andererseits... Von heute auf morgen wird es sowieso nicht passieren. Das wird 10, 20 Jahre dauern oder länger möglicherweise. Ja. Das ist meine Einschätzung. Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja auch nicht nur, es ist ja auch dann nicht nur ein wirtschaftliches Problem, sondern es ist halt auch ein gesellschaftliches oder soziales Problem. Also es gibt dann ja auch Statistiken von wegen Repräsentation von östlichen Bundesländern in meinetwegen den kreativen Kreisen oder in den Höchstverdienenden oder sowas. Das ist alles niedrig. Es hat insgesamt, hat quasi auch kulturell und gesellschaftlich, haben die östlichen Bundesländer einen proportional viel geringeren Anteil an der Gesellschaft oder dem sozialen Leben in Deutschland als westliche Bundesländer sozusagen. Also da gibt es alle möglichen Probleme, die es zu beseitigen. Und das ist ja auch bezeichnend, dass früher war ja die Linke immer die Partei in Ostdeutschland gewesen, die spielt fast gar keine Rolle mehr in Ostdeutschland, wurde sozusagen... Ja, gerade abgewählt, ne? Ich meine, war das Thüringen, wo die in der Regierung waren? Waren die ja noch bis zur letzten Wahl Regierungspartei, also ein bisschen seltsam mit Minderheitsregierung und so weiter, aber waren trotzdem eine starke Partei bei der letzten Wahl, die stärkste. Ja. War die stärkste Partei bei der letzten Wahl. Und jetzt haben sie sich halbiert oder so. Ja, weil, ja, warum? Ja, weil, also, keine Ahnung. Weil die Leute halt, vielleicht war das damals schon eine Protestwahl sozusagen und hat dann auch nichts bewirkt sozusagen. Es hat nichts geändert. Dann nehmen wir die andere Partei sozusagen. Ich glaube, das ist auch dieser Satz, der häufig fällt, dann gebt denen doch mal eine Chance. So, gucken wir doch mal, was die damit machen. Einfach nur, weil man alles andere schon gesehen hat und alles andere einem nicht gefallen hat. Ja. Alles andere schlecht für einen war sozusagen. Das ist ein gewisses Maß an Verzweiflung, was auch da dann mitschwingt sozusagen. Ja. Aber das finde ich auch ein interessantes Phänomen, dass halt dieser Umschwung von links auf rechts sozusagen, also von die Linke auf AfD, eine klar rechte Partei, das scheint mir halt wirklich so ein Maß an Verzweiflung oder darauf hinzudeuten, dass der Grundkern eben nicht ein bestimmtes politisches Programm ist unbedingt, zumindest in großen Teilen der Wählerschaft, die sich dann bereit erklärt, eine Partei zu wählen. Das ist halt nicht wirklich, das ist keine grundsätzliche rechte Überzeugung in den Leuten, die jetzt ich weiß nicht, wie viele Wähler direkt von links nach AfD umgeschwungen sind, ich habe die Wählerwanderung jetzt nicht im Kopf, ich auch nicht. Aber so oder so im großen Spektrum der Gesellschaft war sozusagen ein großer Teil links, deutlich weniger sind jetzt links, ob es jetzt alle ein bisschen nach rechts gerückt sind oder sozusagen einzelne Leute komplett den Sprung gemacht haben. Das müsste man sich den Wanderung nochmal anschauen. Aber so oder so scheinen diese zwei Dinge dann nicht wirklich entgegengesetzt zu sein. Ja. So, ne? Es ist eher Ausdruck des gleichen Grundgedankens. Und der Grundgedanke ist wahrscheinlich eher halt sowas wie, so wie es jetzt gerade läuft, geht nicht. So, wir brauchen irgendwas anderes. Und die Idee scheint wirklich zu sein, irgendwas anderes. Weil wenn es einmal die Linke sein kann und einmal die AfD, dann scheint man nicht wirklich zu wissen, was das Problem ist. So, ne? Ja. Weil man will einfach nur Veränderungen und hoffentlich, dass irgendjemand eine Lösung anbietet. Ja. Pure Verzweiflung sozusagen. Das ist jetzt ein sehr düsteres Bild. nur damit wir nicht ein zu einseitiges oder ein zu eindimensionales Bild zeichnen. Ich glaube, ein weiterer Aspekt, der tatsächlich relevant ist, ist die Social Media. Ich glaube, das ist auch ein großer Faktor. Ja, die macht mehr als alle anderen Parteien, glaube ich, zusammen oder so. Gerade auf TikTok oder so, halt sehr erfolgreich. Und deswegen haben sie auch, ich glaube, die haben auch, also das waren jetzt wieder die ganzen Wahlumfragen zu den Wahlen in östlichen Bundesländern, das heißt, glaube ich, waren die östlichen Bundesländer, aber da hatten gerade unter jungen Leuten die AfD sehr hohe Umfragewerte. Das heißt, es ist auch vor dem Hintergrund auch interessant, weil das ist dann halt nicht nur Verbittertheit aufgrund der 10 Jahre, 20 Jahre, die man erlebt hat unter Umständen, so, sondern halt eher, ja, keine Ahnung, das ist dann eher so ein Social-Media-Phänomen. Wer halt da am präsentesten ist, erreicht die Leute. Es war ja schon immer, deswegen machen Parteien ja Wahlkampf und so weiter. Es geht ja darum, Leute zu erreichen und zu motivieren. Ja. Und wenn du halt ein effektives Mittel dafür einsetzt und die Leute erreichst, dann hast du natürlich hohe Umfragewerte. Ja, das ergibt sich dann auch automatisch. Ja, das ist... Das stimmt, da hast du recht. Haben wir... Fehlt uns noch was in dem Bild, oder? Na gut, heute kann man gespannt sein, wie das läuft. Heute ist ja in Brandenburg, glaube ich, die Wahlen. Ja, ich schätze, es wird ungefähr so laufen wie die anderen Wahlen. So. Davon gehe ich auch aus. Aber ich weiß auch nicht, ich habe teilweise das Gefühl, also es gab natürlich eine Erstarkung der AfD, aber ich glaube, teilweise wurden von den Medien immer so diese großen Schlagzeilen, oh, ist jetzt alles anders, ist das aus für die Ampel und so weiter, sowas alles. Aber ich glaube, wenn man sich die Parteienverteilung anguckt, du hast den großen Umbruch von der Linken, dass die komplett weggebrochen ist und das Auftauchen der BSW und Erstarken der AfD. Aber ich glaube, in allen drei, das waren jetzt die drei Bundesländer, ne? Vergesse ich eins? Nee, drei Bundesländer, in denen jetzt gewählt wurde, beziehungsweise jetzt gewählt wird, ist jetzt, die AfD ist stärker geworden, aber das Wahlergebnis sieht nicht grundsätzlich anders aus, sozusagen. Also, das ist ähnlich zu den letzten Landtagswahlen, die in diesen Bundesländern stattgefunden haben. Das stimmt, ja. So. Deswegen fand ich teilweise die Interpretation, was das für die Bundespolitik bedeutet, schien mir teilweise etwas überzogen. Das ging mir genauso, ja. Also Sensationslust Medien, sag ich jetzt mal. Ja. Was aber wiederum auch ein schlechtes Zeichen für die Leute im Osten sein könnte, die AfD wählen, um die Politik zu verändern. Weil das dann wiederum, also wenn mein Urteil stimmt, dann hilft das noch nicht mal unmittelbar was, sondern es ist halt, ja, also... Ja. Aber naja, wer weiß. Vielleicht. Ich meine, es war jetzt, zumindest ist die Regierungsbildung jetzt deutlich erschwert. Das wird jetzt sehr spannend, ja. Das heißt insofern. CDU und BSW und solche Sachen. Ja, da müssen jetzt einige unter einen Hut kommen, die eigentlich nicht unter einen Hut wollen, wenn sie ihr Vorhaben aufrechterhalten, nicht mit der AfD. Nenn das mal Zwangsehe. Ja, gut, das ist so ein bisschen das grundsätzliche System von parlamentarischer Politik. Ja. Also. Mal mehr Zwang, mal weniger. Also werden keine Liebesheiraten sein. Ja. Naja. Ja, dann. Ja. Würde ich sagen, haben wir den Bogen gesponnen? Ja. Sehr schön. Ja. Vielen Dank für das Gespräch. Ja. Danke fürs Zuhören. Wenn du jetzt selbst Lust bekommen hast, klick dich auf unserer Website zum Session-Kalender durch und komm selbst vorbei. Wenn du das Projekt unterstützen möchtest, schau dir gerne mal unsere Patreon-Seite an. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.